hier. Er fühlt, wie sein Herz hämmert, als er abends um 8 mit der Axt den Fernseher zerschmettert. Er zieht raus in das Herbstwetter und wird zu einem von hunderttausenden Erwecker. Seine Haut ist ein Kampfanzug, die Faust ist geballt und Armabzug. Der weiße Mann wehrt sich mit all seiner Wut, verweisen die Zeiten des Samthandschuhs. Schwarze Raben fliegen, der weiße Mann wird siegen. Rotes Blut muss fließen, am Tag der Revolution. Schwarze Raben fliegen, der weiße Mann wird siegen. Rotes Blut muss fließen, yeah. Am Tag der Revolution. Deutsches Granatfeuer jetzt. Erdbebenskala 9,6. Abriss, Sammeln und Angriff. Dieser Tag X trägt unsere Handschrift. Ein Team, ein Bann, ein Lied, ein Klang. Ein Ziel, ein Mann, sein Kampf schwankt nicht. Zeigt, dass der Wille gewinnt, wenn der Glaube die glühenden Herzen in Brand setzt. Wir sind da, wenn es anfängt, wenn es brennt wie ein Advent. Frei von jedwedem Akzent. Für ein Land, in dem André vor Ahmed kommt und dein Vater dich lehrt, wie ein Mann kämpft. Stürmt ihre Sender, brecht ihre Antennen. Alles ist denkbar, denk dran. Remember, der 9. November. Schwarze Raben fliegen, der weiße Mann wird siegen. Rotes Blut muss fließen, am Tag der Revolution. Schwarze Raben fliegen, der weiße Mann wird siegen. Rotes Blut muss fließen, am Tag der Revolution. Ist der Zahltag, dann beginnt für den Start, da kein Start ist die Talfahrt. Fällt der Apparat aus, sind wir da mit innerem Fahrplan. Drehen wir wieder am Schicksalsrad, ja. Deutschland, misch deine Karten, Revolution in deinem Atem. Mami, go home in die Staaten, bis auf was hast du hier nichts zu erwarten. Und dann alle, die noch immer lieber ein Volk sein wollen, eint euch unter unserem Banner mit der Alt, Jung, Groß, Klein, Stadt, Kind, Land, Ei. In dieser Rebellion sind alle mit dabei. Egal ob du Bettlarm bist oder gut verdienst, macht keinen Unterschied, da du jeden Deutschen neben dir als Bruder siehst, wenn ihr zusammen Blut vergießt. Schwarze Raben fliegen, der weiße Mann wird siegen. Rotes Blut muss fließen, am Tag der Revolution. Schwarze Raben fliegen, der weiße Mann wird siegen. Rotes Blut muss fließen, am Tag der Revolution. Schwarze Raben fliegen, der weiße Mann wird siegen. Rotes Blut muss fließen, am Tag der Revolution. Schwarze Raben fliegen, der weiße Mann wird siegen. Rotes Blut muss fließen, am Tag der Revolution.